Sind sie denn nicht auf der Erde umhergereist, so dass sie schauen konnten, wie das Ende derjenigen war, die vor ihnen waren? Sie waren zahlreicher als sie und hatten mehr Kraft und Wirkung auf der Erde als sie, aber nicht nützte ihnen, was sie zu erwerben pflegten.